Hallo und ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Für euch am Mikrofon Florian. Ich möchte euch mit der heutigen Episode eine neue Serie vorstellen. Wie kann man? In dieser Serie möchte ich euch Basics vorstellen bzw. zeigen und auf Fragen eingehen, wo ich halt denke, die passen hier rein. Und die möchten alle wissen, die Antworten, beziehungsweise die Antwort zur passenden Frage. Und wenn ihr selber eine Frage habt, ein Gastbeitrag, es muss nicht zwangsläufig was mit Apple zu tun haben, kann jetzt mal was zu eurem Smart TV sein. Was gibt's denn noch? Irgendwie irgendwas überrascht mich einfach, beziehungsweise überrascht uns. Und kontaktiert uns über die Webseite www.kuva-netzwerk.de. In der heutigen Episode beschäftige ich mich mit macOS, wie man in macOS Bildschirmfotos bzw. Screenshots erstellt, die oder andere Dateien im Finder verschiebt. Ich befinde mich im App Store und genau gesagt befinde ich mich mit VoiceOver auf der Überschrift. Überschrift Ebene 2, iTunes. Und jetzt halt auf Version 12.7.3. Genau, das ist ja jetzt bei mir am Aktualisieren. Und davon kann ich einfach mit Command plus Shift und 3, das ist der Befehl für ein Bildschirmfoto zu machen. Also nochmal zur Verdeutlichung. Command, also Befehlstaste, plus Shift, plus 3 für ein Bildschirmfoto. Wäre mal interessant, das könnte ich ja mal ausprobieren, mit meiner Bluetooth-Tastatur, wenn ich die da habe, ob das auch am iPhone möglich ist. Wäre mal interessant zu wissen. Ja, ich mache mal ein Bildschirmfoto und den zweiten Teil, dafür benötige ich Dropbox, denn ich habe es so eingestellt, dass Dropbox sich das Bild nimmt vom Arbeitsspeicher, das dann in meine Dropbox legt, finde ich halt bequem, dann muss ich nicht in irgendein Programm gehen, das dann irgendwo einfügen, dann speichern unter. Ich glaube, das war unter Windows-Zeiten so, dass man die Druckentaste plus eine andere Taste gedrückt hatte. Dann musste man noch rein in Paint, Steuerung V und Speichern unter. Und sowas wollte ich nicht. Ich wollte schon was Bequemes haben, dass ich einfach mal schnell, wenn ich jetzt einen Freund von mir was zeigen will, der einen Sehrest hat, dass ich eine Tastenkombi drücke. Das fand ich unter Windows-Zeiten so super. Und jetzt arbeite ich häufig eher mit dem Mac, aber gut, dass ich dann die Kombi gedrückt habe, die Kombination halt, und dann hat mir das auch schön, sei es jetzt zu der Zeit Jaws oder einfach die A, gesagt, was nun Sache ist. Finde ich gut umgesetzt, auch am Mac. Tolle Lösung. Also, Befehl drücke ich mal, Command plus Shift und 3, dann hört man halt einen kurzen Sound. Mitteilungszentrale. Screenshot wird freigegeben. Im Finder anzeigen. Taste. Ein Link zu Ihrem Screen. App Store. Genau, ein Link zu Ihrem Screenshot wurde in Ihrer Zwischenablage kopiert und dabei schließt sich das Fenster. Ist ja nicht so wild. Um das Screenshot mir mal anzuzeigen, kann ich ja auch einfach jetzt in den Finder gehen. Finder, Schreibtisch, Macintosh, HD, Volume. Öffne meinen Benutzerordner, spring in die Dropbox, drücke dann SCR für Screenshots und dann öffne ich mir den Ordner. Benutzerordner, jetzt in Dropbox-Ordner. Öffnen, Listendarstellung, Screenshots-Ordner. Öffnen, Listendarstellung. So, jetzt befinde ich mich im Screenshots-Ordner. Und die Screenshots sind nach Datum angezeigt. Zum Beispiel hier. Screenshot 2018-01-2813.28.17 PNG-Bild. Heute 13.28 Uhr. 340. Daran kann man, wenn jetzt VoiceOver nicht das Datum vorliest und wenn man das jetzt sich an der Zeile anguckt, dann ja, weiß man, okay, ich weiß ja ungefähr, wann ich das gemacht habe, wenn ich auf die Uhr geachtet habe und das Datum. Und daran kann ich jetzt festmachen, okay, das Screenshot, das suche ich oder sonst wie. Entweder markiere ich jetzt alle mit Command A und alle auszuschneiden. Oder, was auch praktisch ist, ich kann sie auch entweder einzeln mit einfach nur, wenn ich jetzt auf dem Objekt stehe, mit Copy C. Oder ich kann einfach nur zwei oder drei markieren mit Shift-Pfeil runter oder Shift-Pfeil hoch. Es kommt drauf an, wo man jetzt steht. In meinem Fall müsste ich jetzt Shift-Pfeil runter drücken. Das mache ich jetzt mal zweimal, um die drei Objekte zu markieren. Screenshot 2018-01-2813.28.17.3 PNG-Bild. Heute 13.28 Uhr. 340 Kilobyte. PNG-Bild. Zur Auswahl hinzugefügt. Drei Zeilen ausgewählt. Wie gesagt, jetzt Command plus C. Drei Objekte kopieren. Jetzt den Download-Ordner öffnen. Entweder über Benutzerordner oder Befehl Wahl L. Downloads. Listen darstellen. Und jetzt eine Eselsbrücke für alle, die unter Windows gearbeitet haben. Einsetzen habt ihr ja immer unter Windows mit Steuerung V gemacht. Das normale Einsetzen am Mac ist Befehl V. Ist übertragbar, finde ich auch. Und am Mac ist aber Verschieben Befehl Wahl V. Also Befehl ist entweder rechts oder links neben der Leertaste und dann Wahl plus V. Sollte er eigentlich machen. Aber hat wohl seine Zicken. Dann schließen. Ja, markieren wir und kopieren wir nochmal. Benutzer. Downloads auf Dropbox Ordner. Öffnen. Screenshots Ordner. Heute öffnen. Listendarstellung. Screenshot 201. Screenshot 2018. Downloads. List. Das mache ich jetzt mal im Schnellverfahren. Objekt hierher bewegen. Also man hat den Kopiersound gehört. Und jetzt hat es auch geklappt. So. Ich denke mal, das war vielleicht für euch hilfreich, wenn ihr es gebrauchen könnt. Und wenn ihr, die es nicht gebrauchen könnt, es gehört habt und wisst, wer es gebrauchen kann, ja, dann empfehlt einfach den Podcast weiter. Genau.